Das sind die aktuellen Themen. Auf- und Abfahrtsperrung der B6, Vortrag zur AfD und Liebenau unterliegt dem Spitzenreiter. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Ab morgen werden zwei Auf- und Abfahrten an der Bundesstraße 6 in Nienburg gesperrt. Betroffen sind Nienburg Nord in Richtung Bremen sowie die Auf- und Abfahrt Nienburg Süd in Richtung Hannover. Die Sperrungen werden voraussichtlich bis zum 2. Mai andauern. Heute Abend findet ein Vortrag über die Grundlagen und Gefahren des parteipolitischen Rechtspopulismus statt. Veranstaltet vom Bündnis 90 Die Grünen ist dieser Abend Teil der Woche gegen Rassismus des Weser-Aller-Bündnisses. Referent ist Andreas Kemper, verrät Wabesprecher Rudi Klemm. Der Soziologe und Publizist, das ist wirklich einer der besten Kenner der rechtspopulistischen Szene, insbesondere bezüglich AfD, Alpha etc. Das lohnt sich in jedem Fall, sich das anzuhören, weil man da also auch nochmal jenseits von so allgemeinen kritischen Aspekten mal einen genaueren Einblick auch nochmal von jemand, der sich wissenschaftlich damit beschäftigt hat, bekommt, sozusagen welche Aussagen und welche Positionen da vertreten werden und was eigentlich dahinter steht. Am vergangenen Sonntagabend zog ein PKW gegen 20.30 Uhr beginnend auf der Zeller Straße, Höhe der Blücherstraße, eine Ölspur bis auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Ferner Landstraße. Grund war ein Getriebeschaden. Um das Öl zu binden, musste die Feuerwehr Nienburg 4 Säcke Ölbindemittel aufbringen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Handballverbandsliga verlor der SV Aue Liebenau am Wochenende gegen Spitzenreiter Plesse-Hardenberg mit 27:30. Mit diesem Ergebnis können die Liebenauer aber gut leben. Vor allem die Leistung seines Teams stimmte Aue-Coach Carsten Thomas zufrieden. Ja, nee, war völlig in Ordnung, weil wir uns auch nicht aufgegeben haben. Hätte wieder noch knapper ausgehen können, wir haben dann ein bisschen viel verworfen, war das alles in Ordnung. Und am Strich auch ein verdienter Sieg, weil diese 3 Tore waren sie auch besser als wir, also von der Mannschaft her besser. Sie sind einfach ausgeglichener besetzt, volle 14-Mann-Kader da, können gut durchwechseln. Ist schon eine gute Truppe und die werden auch zurecht aufsteigen, denke ich mal. In der Tabelle rutscht Liebenau auf Rang 6 ab. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.